Deutschlandfunk. Programmtipp. Mit einer Vorschau auf die nächste Woche. Mensch und Natur. Unter dieser Überschrift hören Sie bis ins neue Jahr hinein Hörspiele, Literatur und Dokumentarisches. Und das Bild von Natur, was hier gesehen wird, das prägt natürlich auch unser Verständnis für die Natur und wie wir sie wahrnehmen. Ich sah, wie die Häuser die Farbe verloren und sah, wie der Himmel die Farbe behielt und sah, wie man stirbt und wie man geboren, wie sommers die Ströme ihr Wasser verloren und wie man gläserne Marmeln verspielt. Am zweiten Weihnachtstag senden wir erst ein Hörspiel über und dann ein Hörspiel von dem Schweizer Schriftsteller Gerhard Mayer. Ich finde die Schöpfung dermaßen vielfältig, surreal und fantastisch, dass ich keinen Grund sehe, diese Fantastik überbieten zu wollen mit unserer doch so beschränkten Fantasie. Sondern ich bin glücklich, wenn ich von dieser Fülle etwas einfangen darf, ohne dass das Fantastische zu viel federn lassen muss. Das Ohr der Welt in Mayers Garten. Eine Annäherung an den Schriftsteller Gerhard Mayer gibt es im Hörspiel Extra am Mittwoch um 14.05 Uhr. Und im Anschluss? Die du wohnest in den Gärten. Lass mich deine Stimme hören. Mit diesen Worten beginnt der letzte Prosatext von Gerhard Mayer. Darin umkreist er den Tod seiner Frau Dorli, das Leben mit ihr und die Leerstelle, die sie hinterlässt. Gerhard Mayer. Ob die Granatbäume blühen. Das Hörspiel. Mittwoch um 15 Uhr. Das Ohr der Welt in Mayers Garten und Ob die Granatbäume blühen. Hörspiel extra am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 14.05 Uhr. Und wenn ich durch Amrain gehe, habe ich manchmal das Gefühl, als schritte ich durch meine Schreibe. Alle Beiträge der Sendereihe Mensch und Natur sammeln wir für Sie online. deutschlandfunk.de/Mensch und Natur. Deutschlandfunk.